Kisten und säckeweise Bargeld, dicke Bündel von Dollar, Euro und Rubelscheinen in einem Gesamtwert von umgerechnet 120 Millionen Euro. Geschätztes Gewicht 1,5 Tonnen. Entdeckt ausgerechnet in der Umgebung eines ranghohen Beamten aus dem Innenministerium, der gegen Korruption kämpfen soll. Dmitri Sachatschenko heißt der Verdächtige, der seine Unschuld beteuert. Die Wohnung, in der ein großer Teil des Geldes gefunden wurde, gehöre seiner Schwester. Ich will hier nichts sagen, denn ich habe das gestern im Radio gehört und musste lachen. Man versucht mir etwas anzuhängen. Das ist einfach Unsinn. Woher die gigantische Menge Bargeld stammt, ist unklar. Die Ermittler haben sich dazu bislang nicht geäußert. Russische Medien spekulieren, dass der Beamte Verbindungen zu Kriminellen, gar zu einem Mafia-Boss habe. Auch über eine mögliche Verwicklung in den Veruntreuungsskandal bei einer Bank wird berichtet. Der Anwalt des Verdächtigen dementiert. Ich versichere Ihnen, mein Mandant hat nichts mit den erwähnten Fällen zu tun. Bei den Ermittlungen gegen die Notarbank hat er selbst die Durchsuchungen angeordnet. Er wollte die Korruptionsmechanismen dort aufdecken. Der Antikorruptionsbeauftragte sitzt nun in Untersuchungshaft. Ein Kreml-Sprecher sagte, es handele sich um ein Paradebeispiel im Kampf gegen Korruption. Regierungskritiker werfen der russischen Führung allerdings vor, diesen Kampf gar nicht ernsthaft zu führen, sondern mit spektakulären Festnahmen wie dieser nur ausgesuchte Personen zu bestrafen, die in Ungnade gefallen sind.